Abschnitt 4 von Andersens Märchenergänzungsband. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Tabea. Andersens Märchenergänzungsband von Hans Christian Andersen. Übersetzt von Guido Höller. Das ABC-Buch. Es war ein Mann, der hatte neue Verse zum ABC-Buch geschrieben, und zwar 2 Zeilen zu jedem Buchstaben, gerade so wie in dem alten ABC-Buch. Er meinte, dass man neue haben müsse, da die alten zu sehr abgeleiert wären. Auch hatte er einen großen Gefallen an seinen eigenen Versen. Das neue ABC war bis jetzt nur geschrieben und war neben das alte in den großen Bücherschrank gestellt worden, worin so manches gelehrte und unterhaltende Buch stand. Allein das alte ABC-Buch wollte wohl nicht der Nachbar des Neuen sein und war deshalb vom Borte herabgesprungen. Dabei hatte es dem Neuen einen Stoß gegeben, dass es auch auf den Fußboden fiel und seine losen Blätter ringsumher gestreut wurden. Das alte ABC kehrte die erste Seite nach oben und das ist die wichtigste von allen, denn da stehen alle Buchstaben, die großen und die kleinen. Das Blatt enthält alles, wovon sämtliche Bücher leben. Das Alphabet, die Buchstaben, sie, die die Welt regieren. Eine furchtbare Macht ist ihnen gegeben. Es kommt allein darauf an, zu welcher Stellung sie kommandiert sind. Sie können Leben geben und totschlagen, erfreuen und bedrohen. Alleinstehend bedeuten sie nichts, aber in Reih und Glied, ja, als Gott ihnen seine Gedanken unterlegen ließ, vernahmen wir mehr, als wir ertragen konnten. Wir verneigten uns tief, aber die Buchstaben befähigten uns, sie zu ertragen. Da lagen sie nun und kehrten sich nach oben. Und der Hahn in dem großen A glänzte von roten, blauen und grünen Federn. Er brüstete sich, denn er wusste, was die Buchstaben bedeuteten und dass er das einzige lebende Wesen unter ihnen war. Als das alte ABC-Buch auf den Boden gefallen war, schlug er mit den Flügeln, flog heraus und fetzte sich auf eine Ecke des Bücherschrankes, glättete sein Gefieder mit dem Schnabel und krähte, dass es nur so schallte. Jedes Buch in dem Schranke, das sonst Tag und Nacht wie im Traume dastand, wenn es nicht gebraucht wurde, hörte den Trompetenstoß, und nun erzählte der Hahn hell und vernehmlich von dem Unrecht, das dem alten, würdigen ABC-Buch geschehen wäre. »Heutzutage soll alles neu, alles anders sein«, sagte er. »Alles soll vorwärts treiben. Die Kinder sind so klug, dass sie lesen können, ehe sie die Buchstaben kennen.« »Sie sollen etwas Neues haben«, sagte er, der die neuen ABC-Verse schrieb, die dort auf dem Boden umherliegen. »Ich kenne sie. Mehr als 10-mal habe ich ihnen dieselben für sich vorlesen hören.« Es machte ihm riesiges Vergnügen. »Nein, da will ich lieber für meine eigenen bitten, für die guten Alten mit den Bildern, die dazugehören. Für sie will ich kämpfen, für sie will ich krähen. Jedes Buch im Schrank kennt sie. Jetzt will ich die neuen lesen, sie in aller Ruhe lesen. Lasst uns einig darüber sein, dass sie nichts taugen.« A. Amme. Die Amme geht im Sonntagskleide, ein fremdes Kind ist ihre Freude. B. Bauer. Der Bauer war ein geplagter Mann, jetzt ist er schon weit besser dran. »Diesen Vers finde ich herzlich flau«, sagte der Hahn, »aber ich lese weiter.« C. Kolumbus. Kolumbus fuhr durchs Meer als Held und gab uns eine neue Welt. D. Dänemark. Die Sage geht vom dänischen Land, Gott zieht nicht ab von ihm die Hand. »Das werden viele schön finden«, sagte der Hahn, »aber ich nicht. Ich finde an diesem Verse nichts Schönes. Weiter.« E. Elefant. Der Elefant schwerfällig geht, selbst wenn er in der Jugend steht. F. Ferkel. Geht auch das Ferkel noch so fein, gesittet wird's doch nimmer sein. G. Grab. Und Mutter Erde ist auch unser Grab. Woher wir kamen, gehen wir auch hinab. »Das ist roh«, sagte der Hahn. »H. Hurra! Das Hurra ist ein schönes Wort, doch passt es nicht an jeden Ort.« »Wie soll das nun ein Kind verstehen«, sagte der Hahn. »Es steht freilich auf dem Titelblatt, ABC-Buch für Große und Kleine. Aber die Großen haben anderes zu tun, als ABC-Buchverse zu lesen, und die Kleinen können es nicht verstehen. Alles hat seine Grenze. Weiter. I, Idee. Und die Idee, die alle Welt bewegt, hat anfangs nur ein einziger Kopf gehegt. K, Kuh, Kalb. Die Kuh ist Frau, der Stier ist Mann, das Kalb es einmal werden kann. Wie kann man nur vor Kindern Familienverhältnisse erklären? L, Löwe, Liebe. Der wilde Löwe trägt keine Lorgnette, die trägt der Zahme in nummerierten Parkette. M, Morgensonne. Die goldene Morgensonne aufgeht, doch nicht dieweil der Hofhahn kräht. Nun sagt man mir Grobheiten, sagte der Hahn, aber ich bin doch wenigstens in guter Gesellschaft, in Gesellschaft der Sonne. Weiter. N. Neger. Schwarz ist der Neger aller Orten, er ist noch niemals weiß geworden. O. Olive, Ölblatt. Das beste Blatt, wer kann es sagen, ist's Ölblatt, das die Taube einst getragen. P. Pulver. Wer's Pulver nicht erfunden hat, glaubt oft, dass er's erfinden werde, unverhofft. Q. Quecke. Die Quecke nützt dem Landmann nicht und nimmt dem Korn doch Luft und Licht. R. Runder Turm. Ist man auch wie der runde Turm geschaffen, gehört man deshalb oft doch zu den Laffen. S. Schwein. Gebärde dich nur nicht so stolz, schickst du auch manches Schwein ins Holz. Erlauben Sie, dass ich jetzt krähe, sagte der Hahn. Das viele Lesen strengt meine Kräfte an. Ich muss mich ein wenig verschnaufen. Und er krähte, dass es wie eine Messingtrompete schallte, und das zu hören war ein großes Vergnügen. Für den Hahn nämlich. Weiter. Tee, Teekessel, Teemaschine. Teekessel hat nur Schornsteinrang und doch der Teemaschine sang. U, Uhr. Obschon die Uhr stets schlägt und geht, man mitten in der Ewigkeit steht. Das soll nun tief sein, sagte der Hahn, aber ich kann es durchaus nicht finden. V, Vieh. Vieh zu besitzen ist famos, ein Vieh zu sein ein traurig Los. W, Waschbär. Der Waschbär oft das Waschen treibt, bis von der Beute ihm nichts mehr bleibt. X, hier hat er nichts Neues finden können. Im E-Stand gibt's eine Klippe, von Sokrates genannt Xantippe. Er musste doch Xantippe nehmen, Xanthus ist aber besser. Y, Yggdrasil. Ja, mit der Weltenesche Yggdrasil, die Heidengötter sterben und ihr Reich zerfiel. Z, Zopf. Und ist der Zopf auch noch so klein, das Drehen ist unnütz, abschneiden muss sein. Nun bin ich fertig, allein es ist noch nicht überstanden. Man wird es drucken und man wird es lesen. Diese Reimereien sollen die alten, ehrwürdigen Verse in meinem Buche verdrängen. Was sagt die Versammlung dazu? Gelehrte und Ungelehrte, einzelne und gesammelte Werke. Was meint der Bücherschrank? Ich habe gesprochen, nun mögen die anderen handeln. Aber die Bücher regten sich nicht und der Schrank regte sich nicht. Der Hahn aber flog wieder in sein großes A und sah sich stolz um. Ich sprach gut, ich krähte gut. Das macht mir das neue ABC-Buch nicht nach. Es stirbt sicherlich, es ist schon tot. Denn es hat keinen Hahn. Ende von Das ABC-Buch. Aufgenommen von Tabea.